Kundgabe 5554. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.12.1952. Segen des geistigen Wissens im Jenseits. Was mein Geist euch offenbart, das ist für euch ein geistiges Wissen, das euch dereinst unsagbar beseligen wird, so ihr im geistigen Reich damit arbeitet, zum Segen aller, die noch unwissend sind. Die reine Wahrheit ist selten anzutreffen bei den Menschen auf Erden und daher auch nicht im jenseitigen Reich, bevor die Menschen im Lichtzustand sind. Denn Licht bedeutet Weisheit, Wissen um die reine Wahrheit, und jeder irrige Gedanke ist ein Schatten, der das Licht verdunkelt, selbst wenn eine Seele schon lichtdurchlässig ist. Aber bevor nicht der letzte, irrige Gedanke verbannt worden ist, ist das Licht noch immer zeitweilig getrübt. Und es muss sich die Seele erst voll und ganz der Wahrheit erschließen. Sie muss sich ein wahrheitsgemäßes Wissen angeeignet haben, ehe sie selbst nun als Lichtträger wirken kann im geistigen Reich. Darum ist es eine unermessliche Gnade, mit einem geistigen Wissen eingehen zu können in das Jenseits. Denn es bedeutet dies so viel, wie ein helles Lichtkleid zu tragen, das überall leuchtet und wieder Licht verbreitet. Ihre eigentliche Tätigkeit kann sie nun sofort ausführen. Sie kann die Unwissenden belehren und unsagbar segensreich wirken dort, wo noch Finsternis ist oder Dämmerung. Denn ihr werden auch im geistigen Reich Zweifler und Lügner gegenübertreten, die sie aber durch ihr Wissen aufklären kann. Denn dieses Wissen ist Ergebnis der Offenbarungen durch meinen Geist. Und es liegt eine Überzeugungskraft darin, der selten ein Wesen widerstehen kann, es sei denn, es flieht die Wahrheit als Vertreter des Fürsten der Finsternis. Denn auch solche Wesen werden einem Wissenden in den Weg treten, um ein Licht zu verlöschen, was sie zu können glauben. Und solchen Wesen kann nur Aufklärung gegeben werden durch einen Lichtträger, der sein Wissen von mir selbst empfangen hat. Darum aber liegt in meinen Offenbarungen, in meinem Wort, das ich euch zuleite, eine ungeheure Kraft, die auch starke Mauern einzureißen fähig ist. Denn ich selbst spreche diese Seelen an, so ihr mir euren Mund leihet, so ihr in meinem Willen den Seelen der Finsternis das Evangelium vortraget, so wie ihr selbst es von mir empfangen habt. Denn es ist die reine Wahrheit, und diese überzeugt auch eine bisher in falschem Denken stehende Seele. Denn sie fühlt eine innere Beglückung, sie empfindet gleichsam die Wahrheit als eine Wohltat. Es erschließt sich ihr das Verständnis dafür. Sie kann nicht anzweifeln, was sie gleichsam aus mir entgegennimmt. Die Kraft meines Wortes wirket offensichtlich. Die Seele wird plötzlich durchleuchtet. Und wofür ihr bisher das Verständnis mangelte, das ist ihr plötzlich klar. Und sie nimmt es mit Freuden an. So groß das Elend und die Verwirrung ist, das irrige Lehren anrichten, so beglückend und verständlich ist die Wahrheit. Und Wahrheit wird immer dort sein, wo mein Geist wirken kann. Wahrheit wird immer sein, was ich durch meinen Geist den Menschen offenbare. Darum bleibt euch auch der Gnaden bewusst, die ihr empfanget im Übermaß, und arbeitet mit dieser Gnadengabe. Traget mein Wort weiter. Traget Licht in die Finsternis. Gebt allen Aufklärung. Gebt ihnen die Wahrheit, die ihr von mir selbst empfangen habt. Und seid tätig zum Segen aller, die noch wandeln in der Finsternis des Geistes. Amen.